Abschnitt 6 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heise. Der Jungbrunnen. Anfang. Es waren einmal zwei alte Eheleute, Jörgel und Hanne. Die hatten 40 Jahre in Liebe und Treue miteinander gelebt und, soweit die Unvollkommenheit alles Irdischen es zuließ, vollauf Grund gehabt, mit ihrem Lose zufrieden zu sein. Erst als sich die Plagen und Nöte des hohen Alters auch bei ihnen einstellten, wurde, zumal bei dem Manne, die gute Laune getrübt, gleichwie mit der Zeit sein leibliches Augenlicht sich zu verdunkeln begann. Dies war auch die Ursache gewesen, weshalb er seine Försterstelle nicht länger versehen konnte, da er nicht mehr wie sonst auf 100 Schritt einen Rehbock von einer Geiß zu unterscheiden vermochte. Der Fürst, in dessen Diensten er stand, hatte ihm freilich bei seiner Pensionierung die silberne Denkmünze verliehen und ihm zur Wohnung mit seiner alten Frau ein hübsches Häuschen am Waldrande angewiesen, da im Forsthause nunmehr sein Nachfolger wohnen musste. Doch da dieser zugleich der Mann seiner einzigen Tochter war, durfte der in Ruhestand versetzte Vater sich nicht über die Härte seines Schicksals beklagen. Er war aber trotz seiner 65 Jahre noch immer von so rastloser Gemütsart, dass er die notgedrungene Untätigkeit als eine unbillige Kränkung ertrug und sich seiner guten, geduldigen Frau gegenüber oft in bitteren Klagen erging. Wenn er des Abends auf der Bank vor seinem Hause saß und das Wild aus dem Eichendunkel auf die mondhelle Wiese herauskommen sah, glaubte er nicht anders, als dass die schönen, arglosen Tiere, die so ruhig nahe bei ihm ästen, ihm zum Hohn sich so dicht heranwagten, da sie wussten, dass sie jetzt vor seiner Kugel sicher seien. In der Brunftzeit vollends, wenn nachts der wilde Ruf der kämpfenden Hirsche aus der Tiefe des Forstes zu ihm herüberschallte, konnte er bis an den frühen Morgen keinen Schlaf finden. Er gestand niemand den wahren Grund seines Unmuts ein, sondern beklagte sich nur über die gichtischen Schmerzen, die seinen wetterharten Körper befallen hatten, seit er einmal eine eisige Sturmnacht im Freien zugebracht hatte, einem Wilddiebe aufzulauern. Auch machte ihm sein Magen zu schaffen, der vorzeitigen Kieselsteine hätte verdauen können, jetzt aber so empfindsam geworden war, dass keine Mahlzeit verging, bei der der Alte nicht seinem treuen Weibe über irgendein Versehen ihrer Kochkunst Vorwürfe gemacht hätte. Die gute Frau hätte wohl auch mancherlei zu klagen gehabt, da auch sie die Last der Jahre empfand. Sie dachte aber, es sei schon genug, wenn in einer alten Ehe der eine Teil beständig seinem Missmut Luft mache, und suchte ihrerseits die mancherlei kleinen und großen Beschwerden, unter denen sie litt, durch erprobte Hausmittel insoweit zu lindern, dass sie zu jeder Zeit bereit sein konnte, ihrem stöhnenden oder fluchenden Eheherrn die nötige Pflege zu leisten. So saßen die beiden alten Leutchen wieder einmal eines schönen Herbstabends vor der Tür. Die Schüssel, aus der sie ihr Nachtessen eingenommen hatten, stand noch auf dem Tisch. Hanne hatte ihr Strickzeug in den Händen, da sie ihrem Manne für seine gichtgeschwollenen Füße nie genug weite und warme Strümpfe stricken konnte. Jörgel saß gegen die Wand des Hauses gelehnt, die Beine mit einer Pferdedecke umwickelt, aus einem Maserkopf rauchend ihr gegenüber. Und da gerade seine Schmerzen ein wenig nachgelassen, hätte er sich wohl in der reinen Abendluft seines alten Lebens freuen können, wenn er sich nicht in der Gewohnheit, sich unzufrieden zu fühlen, allzu sehr verhärtet hätte. Da sahen sie auf der Straße am Waldsaum eine Reiterin heransprengen. Eine schlanke Dame in einem silberglänzenden Kleide. Ein Hütchen mit hohen weißen Federn auf den blonden Locken. Hinter ihrem braunen Zelter ein Knäbchen in der Tracht eines Stallknechts auf einem milchweißen Maultier. Die schöne Frau hielt vor dem Hause der beiden Alten, schwang sich von ihrem Pferde herab und trat mit freundlichem Nicken auf das alte Ehepaar zu. »Guten Abend«, sagte sie. »Ich bin die Fee Floribunde und komme einmal nachzusehen, wie es euch ergeht.« Vor langen Jahren, als der jetzige Herr Jörgel ein neugeborenes Kindlein war, bin ich an seiner Wiege gestanden, da mich seine gute Mutter, mit der ich befreundet war, gebeten hatte, Patenstelle bei ihrem einzigen Sohn zu vertreten. Als Patengeschenk habe ich ihm ein Glückslos eingebunden und möchte nun am Abend seines Lebens sehen, wie mein guter Wille sich an ihm bewährt hat. Der Alte hatte das Käppchen gelüftet, mit seinem gichtischen Bein aber sich nicht zu erheben vermocht, während seine Frau in eilfertiger Bestürzung ins Haus lief, ihren besten Stuhl heraustrug und mit der Schürze ihn abwischte, zum Sitz für ihren vornehmen Besuch. »Ihr sehet selbst, Frau Pate«, sagte der Alte, »wie es um mich steht. Ich bin ein hülfloser alter Krüppel, von Kopf bis Fuß mit Gebresten behaftet und ganz wie ein Wiegenkind wieder zu einem Milchsüpplein verurteilt. Das Leben, das ihr mir glücklich machen wolltet, verwünsch ich jeden Tag 100 Mal und würde die elenden Jahre, die mir noch beschieden sein mögen, gern hingeben, wenn ich damit nur wieder ein einziges Jahr meiner frischen Jugend eintauschen könnte.« »Ei, Jörgel«, sagte die Fee, indem sie den Löffel in die Schüssel tauchte und einen Brocken herausfischte, der in der fetten Milch schwamm. »Ein solches Süpplein ist nicht zu verachten, wenn man es in Ruhe und Frieden am stillen Abend mit seinem lieben Weibe verzehrt. Alle guten Dinge nehmen einmal ein Ende, und der hat Ursach, sein Glück zu preisen, der auf ein langes Leben voll rechtschaffener Arbeit und schuldloser Freude zurückblicken kann. Soviel ich weiß, sind dir sowohl schwere Schicksalsschläge als auch sündhafte Verwirrungen erspart geblieben, wenn du auch, wie alle sterblichen Menschen, den Wechsel von hellen und trüben Tagen an dir erfahren hast. Es sollte dir also, wenn jetzt deine Altersgebrechen dich sesshaft machen, eine heitere Unterhaltung sein, den Erinnerungen an die früheren Zeiten nachzuhängen, in denen du als eine Art König über das Wild in deinem Walde geherrscht hast, wenn du auch jetzt vom Thron hast steigen müssen.« »Eine schöne Herrschaft über das zahme Getier«, murrte der Alte. »Aus der Haut könnte ich fahren, Frau Ingrim, wenn ich denke, wie einförmig mein Leben verflossen ist, wie ich in dieser Abgeschiedenheit meine jungen Kräfte vergeudet habe an alltägliche Geschäfte, während andere durch die Welt streiften, Gefahren bestanden und herrliche Siege davon trugen. Die mögen, wenn sie alt und grau geworden sind, sich gern an ihre Abenteuer erinnern, an die fremden Länder, durch die sie gereist, die Meere, die sie durchschifft, die schönen Frauen, deren Gunst sie genossen haben. Ich dagegen. Nun ja, mein Weib hat treu bei mir ausgehalten, und es ist richtig, dass ich sie aus Liebe geheiratet habe. Aber das war auch keine Kunst, da wir außer uns beiden kaum noch einen jungen Mann oder ein hübsches Jüngferchen gekannt haben. Und so werden wir in die Grube fahren, ohne recht zu wissen, was es mit dem Erdenleben eigentlich auf sich hat, und nur froh sein, endlich von unserer Gicht und Magenschwäche erlöst zu werden.« Die Fee hatte ihn mit einem stillen Lächeln zugehört und sagte endlich, »Also meinst du, du habest dein wahres Glück verfehlt und würdest es weit klüger einrichten, wenn du noch einmal jung sein könntest und nicht unter den Wipfeln dieses Waldes dein letztes bisschen Leben hinzubringen brauchtest?« »Nun, dazu kann ich dir ja wohl verhelfen. Ich möchte nur erst wissen, ob deine Hanne gleich dir gesinnt ist und froh wäre, wieder 17 Jahre alt zu sein, so hübsch wie damals, als du sie kennenlerntest.« »O gnädige Fee«, rief die Alte, »tut mir nur das nicht an. Ich habe gerade genug an dem einen Leben, das, wie ihr sagtet, voll Mühe und Arbeit und allerlei Schmerzen und Herzensfreuden war. 3 Kinder habe ich geboren. Der Älteste hat nicht gut getan und ist in die Welt gegangen und gestorben und verdorben. Ich weiß nicht einmal, wo er begraben liegt. Die Tränen, die er mich gekostet hat, möchte ich nicht noch einmal weinen. Seinen Bruder dann, der ein herrlicher Junge war und unser ganzer Stolz, den haben wir früh begraben müssen, da er ein zartes Pflänzchen war und die rauen Winterstürme im Walde nicht ertrug. Ich dachte, den Kummer um ihn würde ich nicht verwinden können, bis ich dann noch spät unser kleines Mädchen zur Welt brachte, an der mich Gott so viele Freude erleben ließ. So habe ich nach seinem Willen Liebes und Leides reichlich erlebt und wünsche mir noch so viel Kraft zu beidem, dass ich meinen Jörgel einmal die Augen zudrücken kann. Denn wenn ich früher abgerufen würde, wäre es allzu hart für ihn, der sich nicht allein zu helfen weiß. Noch einmal jung zu werden, aber trage ich nimmer Verlangen. Noch einmal so herzbrechende Stunden, wie damals am Sterbebette unseres Knaben, möchte ich nicht erleben. Und alle Freuden und Seligkeiten einer zweiten Jugend würden mich nicht darüber trösten können.« »Nun wohl«, sagte die Fee und stand auf, »jedem geschehe nach seinen Wünschen. Hier in diesem Fläschchen«, und sie zog eine schmale silberne Phiole aus ihrem Busen, »ist ein Zaubersaft aufbewahrt, von dem du, alter Freund, kurz vorm Schlafengehen 3 Tropfen in einem Glase Wasser trinken sollst. Alsdann wirst du um Mitternacht das Weitere erfahren und nach dem Jungbrunnen gelangen, aus dem du als ein neuer, junger Mensch nur mit der Erinnerung an dein erstes Leben heraussteigen sollst. Um deine alte Lebensgefährtin brauchst du nicht in Sorgen zu sein. Deren werde ich mich annehmen. Und nun gehab dich wohl und viel Glück auf den Weg. Damit grüßte sie, immer mit ihrem klugen, freundlichen Lächeln, die beiden alten Leute und schwang sich wieder aufs Pferd. Im nächsten Augenblick war sie mit ihrem kleinen Begleiter davongesaust, von einem Schwarm bunter Waldtauben begleitet, die ihre silberne Stimme, während sie mit den Alten sprach, aus allen Zweigen herangelockt hatte. Um Mitternacht erwachte Jörgel aus einem leichten Schlaf, in den ihn die 3 Tropfen aus dem Fläschchen der Fee versenkt hatten. Er hörte ein leises Schellengeklingel und Hufgetrappel in der Ferne, das sich rasch näherte und vor seinem Hause anhielt. Sofort fiel ihm wieder ein, dass seine Patin versprochen hatte, ihn abzuholen und nach dem Jungbrunnen fahren zu lassen, und lieber wäre er nun im warmen Bette liegen geblieben, statt sich in die raue Herbstnacht hinauszubegeben mit seinen schmerzhaften Beinen und ohne das Geleit seiner treuen Pflegerin. Er sah das feine alte Gesicht neben sich, das so friedlich schlummerte, und überlegte, ob er die Gute nicht wecken und doch noch versuchen sollte, sie zu dem vergnüglichen Abenteuer zu bereden. Da pochte es sacht an die Tür, und er rappelte sich mühsam auf, zog seine Kleider an und hinkte hinaus. Draußen fand er den kleinen Stallmeister der Fee neben einem leichten Wägelchen, vor welches das weiße Maultier gespannt war, das ungeduldig den Boden scharrte und mit seinen Schellen klingelte. Ohne ein Wort zu sprechen, half ihm das Bürschchen auf den Sitz hinauf, schwang sich neben ihn und fort ging's in die dämmernde Nacht, an dem äsenden Wild vorbei, das verwundert die Köpfe hob und dem vorbeirollenden Wagen nachblickte. Dem Alten schwebten allerlei Fragen auf der Zunge, ob es noch weit sei. Das Bad sehr kalt, die Wunderkur keine Schmerzen mache. Aber das Wiegen und Schweben des Gefährts und das Herumstarren in die fremden Gegenden, durch die sie fuhren, umnebelte ihm die Gedanken, so dass er bald wieder in Schlaf gelullt wurde und immer nur im Traum das Klingeln der Schellen und das leise Sausen der geschwungenen Peitsche hörte. Er wachte erst auf, als der Wagen hielt, rieb sich die Augen und sah verwundert um sich. Die Morgensonne stand über einem weiten, lachenden Tal, auf dessen Grunde 2 große Weiher ihre rötlichen Strahlen widerspiegelten. Über ihren Ufern stieg eine dunkle Felswand empor, mit immer grünem Gebüsch, Myrten und Oleandersträuchern bewachsen, zwischen denen, obwohl es spät im Jahre war, die schönsten Rosen von allen Farben blühten. Inmitten derselben ragte ein riesiges steinernes Löwenhaupt hervor, das in mächtigem Schwall ein silberhelles Wasser ausströmte, von dem beide Weiher gespeist wurden. Das klang wie eine wundervolle Musik, und die Vögel in dem dichten Laube zwitscherten und flöteten mit hinein. Vor jedem Weiher war eine offene Halle errichtet, in der es trotz der frühen Stunde von alten Männern und Frauen wimmelte, die kümmerlich sich durcheinander bewegten, einige auf Krücken, andere in Rollstühlen, ächzend und hüstelnd und ihre bresthaften Glieder reibend in den mannigfachsten Trachten, da aus aller Herren Länder zitternde Urkreischen hierher gewallfahret waren, die Last ihrer hohen Jahre abzuschütteln. Sofort kam ein Badewärter gelaufen, Jörgel vom Wagen herabzuhelfen, wobei dieser nicht wenig stöhnte und wehklagte, denn es war ihm unheimlich, in diese fremde Gesellschaft sich mischen zu sollen. Er griff in seine Tasche, dem kleinen Kutscher ein Trinkgeld zu geben, da war der schon samt Wagen und Maultier verschwunden. Auf den Arm des Dieners gestützt, wankte der Alte dann nach der Halle und sorgte sich heimlich, ob er auch Geld genug haben würde, die Kosten des Bades zu bestreiten. Davon war aber überhaupt nicht die Rede. Man führte ihn in eine Zelle, wo er eingeladen wurde, sich zu entkleiden, alles mit stummen Gebärden, doch überaus freundlich, also dass ihm die Sache mehr und mehr behaglich erschienen und er nur bedauerte, seine Hanne nicht dennoch mitgenommen zu haben. Aus der Zelle führte ein Treppchen ins Freie des großen Bassins, in welchem schon viele, die vor ihm gekommen waren, herumplätscherten, mit dem halben Leibe herausragend, so dass es ein lächerlicher Anblick war, so viele teils zaundürre, eingeschrumpfte Männlein, teils unförmlich aufgeschwemmte Dickbäuche beieinander zu sehen, die alle ächzten, prusteten und sich mit zitternden Händen die welken Gliedmaßen wuschen. Ein Mannshoher Zaun trennte das Männerbad von dem der Frauen. Doch fühlte Jörgel auch nicht die geringste Neugier, wie es da drüben aussehen möchte, stieg vielmehr zaghaft in die kristallklare Flut hinab, die mit weicher Wärme seine gichtischen Schenkel umspielte und empfand schon nach kurzer Zeit die Wohltat des erquickenden Bades. Man hatte ihm eingeschärft, langsam das weite Wasserbecken zu durchschreiten und fleißig unterzutauchen. Das befolgte er so gehorsam, dass er weder rechts noch links blickte, bis er in die Mitte des Weihers gelangt war, wo die Flut ihm bis an den Hals ging. Da sah er umher und erstaunte, über dem Wasserspiegel keine Glatzen und Grauköpfe mehr auftauchen zu sehen, sondern blonde, braune und schwarz gelockte Häupter rüstiger Männer, griff dann an seinen eigenen Kopf und fasste zu seiner Freude einen dichten Schopf triefender Haare, wie er ihn in seiner frischen Manneskraft besessen hatte. Zugleich fühlte er seinen Leib von einem regen, warmen Blut durchströmt und jede Spur seiner Schmerzen verschwunden. Am liebsten wäre er nun sogleich aus dem Bade herausgestiegen und hätte es mit diesem Gewinn an neuer Lebenskraft bewenden lassen. Aber eine leise und doch mächtige Strömung der Flut trieb ihn vorwärts mit allen anderen, bis er endlich das jenseitige Ufer erreichte. Da aber traute er seinen Augen kaum, als wieder ein Badewärter ihn in Empfang nahm und in eine Zelle führte, wo er in einem großen Spiegel seine verwandelte Gestalt betrachten konnte. Glich er doch aufs Haar dem Bildchen, das in seiner Bräutigamszeit ein herumziehender Maler von ihm gemacht, der an dem schmucken, forstgehöften Gefallen gefunden hatte. Er konnte nicht genug sich von oben bis unten betrachten, seine kräftigen, schlanken Arme recken, mit der Hand durch das krause Haar fahren und sich mit offenem Munde anlachen, um sich seiner festen, blanken Zähne zu erfreuen. Auch als er dann das kleidsame neue Gewand angelegt hatte, das für ihn bereit lag, gefiel er sich ausnehmend. Es glich ein wenig seinem eigenen Jägeranzug, wie er ihn mit 24 Jahren getragen hatte, auch darin, dass sich in allen Taschen kein roter Heller befand. Als er aber dem Diener verlegen seine Armut gestand, schüttelte dieser den Kopf, als sei schon alles berichtigt und er habe sich weiter keine Sorgen zu machen. So trat er fröhlich wie ein junger Hirsch aus seiner Zelle heraus und fand es nun ganz in der Ordnung, dass auch aus den anderen Zellen junge Leute zum Vorschein kamen, die jeder nach seiner Art ihrer neu erworbenen Lebenslust Luft machten. Doch fühlte er kein Verlangen, sich irgendeinem von ihnen anzuschließen, nur eine leider hoffnungslose Sehnsucht, jetzt seinem Hänschen, wie er die Hanne vor Zeit genannt hatte, wieder zu begegnen. Denn es schmerzte ihn sehr, denken zu müssen, dass sie jetzt als ein runzliges, welkes Mütterchen in dem einsamen Hause herumirren werde, während er so rank und schlank mit rüstigen Gliedern in die Welt hineinwanderte. Er blickte wie suchend nach dem Frauenbad hinüber, aus welchem zur gleichen Zeit eine bunte Schar frisch verjüngter Weibchen und Jüngferchen herauskam, mit munteren Augen nach den Jünglingen spähend und untereinander lachend und kichernd. Aber so hübsch sie alle waren und so lustig ihre goldenen oder dunklen Haare, die sie zum Trocknen aufgelöst hatten, im Morgenwinde wehten, keiner reichte ihm an das stille, züchtige Bauernkind heran, dem seine erste und einzige Liebe gehört hatte. Doch schlug er sich mit dem Leichtsinn seiner neuen Jugend diese Erinnerung bald aus dem Sinn und wanderte wohlgemut auf der breiten Straße vorwärts, die vom Jungbrunnen aus nach einer großen Stadt führte. Was er zunächst beginnen sollte, um sich rechtschaffen durch die ihm unbekannte Welt zu schlagen, bekümmerte ihn nicht sonderlich. Er vertraute auf sein Glück und seine rüstige Kraft, pfiff sich ein Liedchen und dachte, irgendetwas würde sich schon finden, was für ihn passend wäre. Zunächst stand sich freilich nichts anderes als eine von den eben Verjüngten, der er in die Augen stach, da sie sich einmal nach ihm umsah und die nun langsamer ging und da er sie erreicht hatte, ihm lustig zunickte und fragte, ob er nichts dagegen hätte, wenn sie sich in seinen Schutz begebe, da sie so Mutterseelen allein unter der Menge sich verloren und verlesen fühlte. Sie lachte ihn dabei so spitzbübisch verlockend an und war eine so anmutige kleine Person, dass er ihr nicht widerstehen konnte. Also hing sie sich an seinen Arm, und während sie weitergingen, erzählte sie ihm, wie sie gestern noch eine alte, verhutzelte Greisin gewesen sei, in ihrem Dorf als Hexe verschrien, obwohl sie nie mit dem Teufel im Munde gestanden habe. Man habe sie dennoch verbrennen wollen, und mit genauer Not sei sie entwischt und die ganze Nacht durchgelaufen, bis sie zu ihrem Glück den Jungbrunnen erreicht habe. Und jetzt wolle sie es klüger anfangen, nicht mehr so rechtschaffen ihr Leben lang arbeiten und sich plagen, um doch zuletzt den bösen Mäulern zu verfallen, bloß weil sie nur einen Zahn im Munde und eine spitze Nase gehabt habe. Sie wolle sich lauter gute Tage machen und hübsche Männer behexen, wie er einer sei, wozu man keine anderen Teufelskünste brauche als ein paar rote Wangen und blanker junge Augen. Dies brachte sie so zierlich übermütig vor, dass man ihr im Grunde nicht gram sein konnte. Auch dass sie sich dabei immer fester an ihrem Begleiter schmiegte, musste man ihrer Hilfsbedürftigkeit in der fremden Welt zugute halten. Gleichwohl wurde dabei dem Jörge schwül unterm Hut, und er hätte das üppige Geschöpf am liebsten wieder abgeschüttelt, um das ihm mancher, der ihnen begegnete, beneiden mochte. Zum Teil war ihm darum nicht ganz geheuer bei der neuen Freundschaft, weil ihm heimlich unter der rosigen Larve des jungen Häxchens die scharfen, spitzen Züge der Alten vorschimmerten, die mit genauer Not dem Holzstoß entlaufen war. Doch mochte er nicht mit rauer Hast eine Vertraulichkeit zurückstoßen, die sich ihm so unbefangen aufgedrängt hatte. Und so setzten die beiden unter dem Schwarm der anderen, die ebenfalls sich fast alle gepaart hatten, die Wanderung auf der Landstraße fort. Als sie sich endlich der Stadt näherten, hörten sie schon von Weitem ein Summen und Brausen wie von einer großen Volksmenge, dazwischen das Knallen von Büchsenschüssen und erfuhren von Vorübergehenden, dass dort vor dem Tore ein Fest gefeiert werde, zu Ehren der Soldtruppen, die morgen in den Krieg ziehen sollten. Sie fanden dann auch bald die Zelte und Buden, die von einer bunt durcheinander wimmelnden Menge geputzter Bürger mit ihren Frauen und Kindern umschwärmt wurden. Viele hatten sich schon auf den Bänken vor den Marketenderzelten niedergelassen, trinkend und schmausend. Andere umdrängten den Schießplatz, auf dem zum unblutigen Zeitvertreib die Waffen um den Preis kämpften, die bald gegen den Feind gerichtet werden sollten. Jörgel hatte sich von seiner klettenhaft an ihm hängenden Gesellen zu einem der Schanktische führen lassen und halb widerwillig neben ihr Platz genommen. Er habe kein Geld, sie zu traktieren, erklärte er. Sie lachte, indem sie ihn in den Arm kniff und flüsterte, »Du lieber, dummer Mensch, ich habe genug für zwei und werde dich freihalten.« Doch konnte er sich nicht überwinden, von dem Wein zu trinken, den sie bestellte, und da sie selbst ein großes Glas auf einen Zug leerte und, indem sie den Arm um ihn schlang, Miene machte, ihn vor allen Leuten zu küssen, schob er sie ein wenig unsanft weg, stand auf und sagte, er wolle erst einmal nach der Schützenhalle gehen und sehen, ob er etwa einen Becher herausschießen könne, damit er sich nicht ganz als einen Bettler und Abgebrannten fühlen müsse. Sie nahm das mit einem schmollenden Rümpfen ihrer roten Lippen hin, die sich aber gleich wieder zu einem leichtfertigen Lächeln verzogen, als ein schmucker Bürgerssohn sich ihr näherte und fragte, ob noch Platz an ihrem Tische sei. Jörgel atmete auf, als er sie nach ihren Wünschen versorgt sah, und schlenderte durch das Gewühl nach der Stätte, von der her die lustigen Schüsse knatterten. Auf seine bescheidene Bitte wurde ihm eine Büchse geliehen, die er mit leuchtenden Augen, wie man einen verloren geglaubten Freund begrüßt, an die Wange drückte, um sogleich mit ihr einen Kernschuss zu tun. Nach langer Zeit erfreute er sich zum ersten Mal wieder seines falkenhellen Augenlichts und vergaß darüber alles andere, was um ihn her vorging, dergestalt, dass er, immer schießend und wieder ladend, den ganzen Tag eifrig bei diesem einen Geschäft verblieb und sich kaum so viel Muße dazwischen gönnte, einen Bissen Brot und einen Trunk Wein zu sich zu nehmen. Als am späten Nachmittag die Sonne sich neigte, stellte sich's heraus, dass er von allen Mitbewerbern um den Preis das Beste getan hatte, so dass man nicht umhin konnte, so gern der Neid der Einheimischen und der Soldateska es ihm vorenthalten hätte, den hergelaufenen Unbekannten zum Schützenkönig auszurufen. Als solcher wurde er vor das mit wehenden Wimpeln und vielen Kränzen geschmückte Zelt geführt, in welchem das schönste Mädchen der Stadt, die Tochter des Bürgermeisters, mit den Ehrenjungfrauen saß. Dem glücklichen Sieger flimmerte es vor den Augen, und seine festen Knie wankten ein wenig, als die schöne Jungfrau sich lächelnd und errötend erhob, ihm die Preise zu überreichen, einen silbernen Becher, bis zum Rand mit Planken Goldgulden gefüllt, und eine neue Doppelbüchse, deren Schaft zierlich mit Elfenbein und Perlmutter ausgelegt war. Sie hatte eine kleine Rede einstudiert, ihn als König zu begrüßen und sich ihm als seine Königin vorzustellen. Als sie aber seine treuherzig feurigen Augen so hingerissen auf ihr junges Gesicht gerichtet sah, verwirrte sie sich und vergaß plötzlich das Beste von ihrem Spruch, so dass ihr Vater ihr zu Hilfe kommen und das Hoch auf den Schützenkönig ausbringen musste, der seine Krone keiner hohen Geburt, sondern dem eigenen Verdienst zu verdanken habe. In dem Tusch, den die Hörner bliesen, und dem Lärm der tausendstimmigen Jubelrufe wurde der schlichte Dank überhört, den der Gekrönte hervorstammelte. Er beugte sich dann auf die weiße Hand hinab, die ihm die köstlichen Gaben gereicht hatte, und drückte einen bescheidenen Kuss darauf, der ihm doch mehr ins Blut ging als der Festwein, den man ihm von allen Seiten zutrank. Dann führte er seine Königin mit freiem Anstande durch sein getreues Volk, das ihm ehrerbietig huldigte, und wurde nach und nach seiner Befangenheit so weit Meister, dass er mit der reizenden jungen Person an seiner Seite ein Gespräch anknüpfen konnte, bald so vertraulich, als schritten sie beide einsam durch einen dunklen Wald, wo kein Lauscher in der Nähe wäre. Zuvörderst fragte er nach ihrem Namen. »Sibylla Feingold«, heiße sie, war die Antwort. Dann nach ihrer Familie. Sie sei ihrer Eltern einziges Kind, die Mutter schon seit einigen Jahren verstorben. Als dann sie zu wissen verlangte, wer er sei und woher er gekommen, gab er ausweichende Antworten, und da sie fragte, ob er in der Stadt zu bleiben gedenke, hatte ihm der Rausch des Sieges und der reichlich genossene Wein so viel Mut gemacht, dass er erwidern konnte, er werde nur wieder von dann ziehen, wenn sie ihm jede Hoffnung raube, jemals ihr Herz und ihre Hand zu gewinnen. Das schöne, stolze Fräulein zeigte sich über diese dreiste Rede nicht im Mindesten erstaunt oder erzürnt, schien vielmehr auf eine so vom Zaun gebrochene Erklärung als auf etwas Selbstverständliches gefasst zu sein und erwiderte, indem sie in gespielter Verschämtheit die Augen niederschlug, sie fühle sich durch diesen Antrag des Herrn Königs sehr geehrt, zumal sie auch ihm wohlgeneigt sei, doch habe sie ein Gelübde getan, nur mit einem Manne vor den Altar zu treten, der in dem vorstehenden Kriege Ruhm erworben und sich um das Vaterland verdient gemacht habe. Jörgel, der nicht ahnte, dass dies nur eine listige Ausflucht war, da das verwöhnte Prinzesschen einem namenlosen Fremdling tief unter sich sah, so wenig sie gegen seine Person einzuwenden hatte, nahm diesen kühlen Bescheid wie eine feste Versicherung künftigen Glückes hin. Er verlange sich nichts Besseres, als morgen mit zu Felde zu ziehen, und die Lorbeeren sollten ihm nicht zu hoch hängen, um mit seiner Preisbüchse danach zu zielen. Nur bitte er inständig, ihm eine Bürgschaft mit in den Krieg zu geben, dass sie es ernst mit ihrer Aussage gemeint. Und da er immer inständiger sie umschmeichelte und sein Jugendfeuer auch ihr kühles Blut schließlich zu erwärmen begann, ließ sie sich endlich dazu bewegen, ihm bei ihrer Seelenseligkeit zu schwören, dass sie auf seine Rückkehr warten und die seine werden wolle, wenn er im Felde sich Ehre gemacht und einen höheren Rang erworben habe. Hiermit war vorläufig der kühnste Wunsch des verliebten jungen Königs erfüllt, und er bezeigte sich in seinem Glück so heiter und liebenswürdig, dass er alle seine Untertanen, so viele sich ihm näherten, bezauberte, auch seine heimliche Halbverlobte, da er sie unter dem Sternenhimmel durch die dunklen Gassen nach ihres Vaters Hause geleitete, zum Abschied unter der Haustür ihm einen herzlichen Kuss auf ihren zarten Mund nicht versagen konnte. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jessi Dessa-Roßler, November 24.